Pogo Radio im Bermuda-Funk. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn heute nicht der 11. Februar ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Richie und der Ingo. Hallo. Na, schönen guten Abend. Und Martin Seelinger, der sitzt wieder hinten auf der Ecke, hat seinen Otto-Katalog und deckt sich mit einer Decke zu. Der darf aber nichts sagen. Genau, der hat gemeint, er muss halt irgendwie Fußball gucken und das darf er heute hinten auf dem Sofa. Genau. Ja. Ja. Ja, wir haben die Sendung eigentlich so gut wie gar nicht vorbereitet. Aber ich habe mal was habe ich mir ausgedacht? Ich habe es vergessen. Das ist gut. Ja. Spiel doch mal ein Lied. Wir haben schon echt schon viel geredet jetzt wieder. Ja, das ist wirklich. Also ich bin auch schon ganz leer gequatscht. Ganz im Mund und so. Ja. Ich fange mal gerade mal. Ich frage mal gerade was. Ne? Ja. Dieses Jahr ist ja jetzt noch so einigermaßen jung, ne? Ja. Habt ihr so, ich warte gerade so auf etwas, was mich total umhaut dieses Jahr. Was dieses Jahr kommen soll? Ja. Musikalisch. Musikalisch? Das ist eine gute Frage. Da fällt mir auch wieder das Thema ein, dass ich diese Sendung ansprechen wollte. Dann fangen wir nochmal von Neuem an. Ja. Rüdi, was hast du denn für ein Thema? Ja, zum Beispiel das. Ich war letztens wieder mal irgendwie so vom Kopf gestoßen, wie junge Leute feiern. Und da lief da irgendwie so 80er Jahre Independent-Musik, du warst ja auch auf dieser Party. Ich war da auch, ja. Und mir ging das irgendwie kalten Rücken runter. Ne? Und in dem Moment, als ich reingekommen bin, lief Journey. Und das fand ich super gut. Ja. Da ist nichts dran schlecht zu finden. Siehst du? Alle Hände hoch für Journey. Ich weiß nicht mal, was das ist. Don't stop believing. Sag mir nichts, ich habe irgendwie nur Cure gehört. Just a small town, living in a lonely world. She took the midnight train going out in the air. Ja, okay, jetzt klingelt's. Ja, genau. Und alle Strangers believe it. Genau, nein, das fand ich gut. Ja, der Rest war tatsächlich kacke. Aber war ja egal, weil es gab ja günstiges Bier und deswegen ist das ja auch wurscht. Ja, aber nee, daran anzuknüpfen. Darf jeder machen, was er will auf seiner Geburtstagsparty, ne? Ja. Ja. Ja. Da haben auch Serpent Eater gespielt, zum Beispiel und so. Ja, genau. Richtig. Das fand ich allerdings tatsächlich einen krassen Bruch. Serpent Eater, Ende, 20 Minuten später, don't stop. Ja. Ich weiß nicht, Serpent Eater fand das war so düster Metal-Punk. Der Ron hat dann kurz versucht zu erklären, das in Worte zu fassen, wie er dieses Genre nennen würde. Wir standen da ja noch draußen und das war eigentlich nur so ein, also eigentlich hat es geklungen, als jemand mit einer Bassgitarre von innen gegen die Tür schlägt und raus will. Und die Charakterisierung fand der Ron schon mal ganz gut und hat dann aber noch Black Metal, Death Grindcore Punk oder irgendwie so gesagt. Ja, als gäbe es bei einer Bassgitarre eine Rückkopplung. Ja. Oh, das ist jetzt aber auch schon Next Level Shit, dass du hier so mit Muckertum so um die Ecke kommst, ne? Aber Wahnsinn. Dazu jetzt kommen gleich so Worte wie DI-Box und sowas und Phantomspeisung und so und ab da sind wir dann hier total im Thema und ab da schaltet auch Melodie und Rhythmus und diese ganzen Zeitschriften ein. Ich kenne nur Phantomschmerz. Ich habe übrigens die Band noch gar nicht vorgestellt, die wir gerade gespielt haben. Das war ein Teenage Hate aus Hamburg. Haben mir gut gefallen. Ja. War ich gut. Aber dieses Jahr, was soll denn da kommen? Ich weiß gar nicht. Ich habe neulich eine Band, die Nachfolgeband von dem Felix von Frau Potts gehört. Mhm. Adam Angst heißen die. Und das Album in der Tat finde ich sau, sau gut. Das ist so ein bisschen rockiger irgendwie als Frau Potts. Aber das gefällt mir echt gut. Da schaue ich mal. Das war da auf der Get Addicted Party. Zum Beispiel, oder? Ne? Da haben sie auch einen Song gespielt, genau. Nee. Und da war der Felix auch da, genau. Das ist ein tolles Album. Adam Angst habe ich auf der Facebook-Timeline immer mal wieder angepinnt bekommen von einer Veranstalterin aus Duisburg. Hallo Ilona, die das irgendwie immer mal wieder gespielt hat. Und also da auf ihre Facebook-Pinwand irgendwie gepostet hat. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Aber ich fand diese Frau Potts, diesen, aber nur den ersten Song von Frau Potts, wo die durch auf diese WG-Party rumlaufen, den fand ich stärker. Ja, ja. Aber ich finde, bei Frau Potts fand ich ja immer so, dass man das Album, also ich fand es ein super Album, aber das hat einen, auf Dauer war der Stresslevel zu hoch. So ganz durchhören konnte ich es nicht. Und bei Adam Angst, muss ich sagen, gefällt mir das wirklich sehr gut. Also hört da mal rein, kommt Mitte Februar, glaube ich, raus. Ist super. Ja, die sind wahrscheinlich auch ein bisschen älter geworden, ne? Ja, dann kann man sich auch mal zurücklehnen. Ein bisschen und auf so die Pumpe achten. Genau. Ja. Ja, ja. Nee, das ist, glaube ich, was, also da freue ich mich drauf. Ich habe ja noch ganz große Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein gutes Slayer-Album rauskommt dieses Jahr. Oh gut, oh, da kriege ich Rüdi schon wieder Gänsehaut. Ja, da kriege ich Allergie. Ich habe eine Metal-Allergie. Warum ist das so? Ja, ist so. Ja, warum ist es so? Warum hat einer warum ist einer inkontinent? Ja, da kannst du aber zum Arzt gehen. Bei Metal, das ist ja in den Genen angelegt. Da brauchst du auch nicht mehr zum Arzt gehen. Da kommen wir jetzt ja zu großen Anlage-Umwelt-Diskussionen hier, die Debatte. Was ist in deinen Genen drin? Und ich kann dir definitiv sagen, in meinen Genen schlummert eine ganze Menge Tom Araya-Fantum. Ich war ja neulich noch beim Genetiker, beim Humangenetiker und habe meine Gene prüfen lassen und alles in Ordnung. Alle beide? Alle beide. Alle 21 oder wie? Genau, nur das 23. Das ist irgendwie kaputt. Ja. Uiuiui. Nee, auch musikalisch, das ist immer eine schwierige Frage. Wie kommt man auf so eine Schwachsinnsidee, seine Gene überprüfen zu lassen? Das kann ich dir privat erzählen. Okay. Ja. Also musst du schon ziemlich viel Tagesfreizeit haben, um auf sowas zu kommen. Oder um dir die Antwort anzuhören. Mein Gott, dann war so ein Montag, mir war langweilig. Ich habe gedacht, dann gehe ich in den Zoo. Nee, regnet. Da habe ich gedacht, gehe ich zum Humangenetiker. Ja, klar. Ja, so macht man das. Nein, aber Mann, ach, musikalisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Die Bonuskarte von deiner Krankenkasse vollkriegen, oder was? Schmier Musik. Ja. Ja, eine Band, die ich nicht aussprechen kann. Nothing. Okay. Die kommen aus Berlin. Das kannst du aussprechen? Ja. Und wie heißt der Song? Kannst du das aussprechen? Waiting. Waiting. Gut. Ja, musikalisch, worauf ich mich freue. ist eine Band, die aktuell total gehypt wird, die überhaupt nicht zu Pogo Radio passt, aber Wanda sollen angeblich Ende dieses Jahres noch ein neues Album rausbringen. Und das erste Album Amore von denen habe ich ja mega abgefeiert und ja, fand nicht das besonders. Nur du, ne, sondern auch ZDF Kultur. Worauf ich gerade jetzt zu sprechen kommen wollte, genau, weil ich die nämlich ziemlich gut fand und dachte, das wäre so ein Underground-Hipster-Scheiß, womit ich auch mal glänzen kann. Underground-Hipster-Scheiß, das ist ein schönes Wort. Ja. Genau, Underground-Hipster-Scheiß, mit dem ich auch mal glänzen kann, ohne mir direkt ein Longboard zu kaufen. Aber das hat sich dann irgendwie 2 Wochen, nachdem ich das dann richtig gut fand, habe ich dann auch gemerkt, das läuft überall auf Sky bei den Spielervorstellungen, auf ZDF Kultur, Arte, wenn du irgendwie einen Radiosender anmachst. Ich glaube sogar auf WDR 4 habe ich es neulich gehört, ich weiß es nicht. Aber überall läuft es. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Haben vor kurzem hier im Sonic Ballroom, im Sonic Ballroom in Köln, im King Georg gespielt. Und das Konzert war, ich glaube, nach ungefähr 5 Minuten ausverkauft. Köln war auch die einzige Stadt, die es dann nicht in einen größeren Laden verlegt hat, sondern die direkt in dieser alten Table Dance Bar da auch spielen haben lassen. Das muss unglaublich gut gewesen sein. Aber musst du nicht eigentlich sagen, es ist unglaublich lebend gewesen. Es ist lebend gewesen, ja. Da muss man ja dazu sagen, das waren da, sie kommen da aus dem Wien, kommen sie raus und sie haben halt eben diesen Wiener Schmäh. Und wenn man es hört, dann denkt man direkt, das sind Künstler. Und da ist die Atmosphäre nicht vergiftet, wenn die spielen. Man muss direkt dazu sagen, dass wir ja neulich noch bei der Kükida-Demo waren, bei der Anti-Kükida-Demo. Und dass der Rüdiger den perfekten Wiener Anti-Nazi-Slogan hat rausgehauen. Nämlich, wir haben Differenzen mit den Nazi-Schwänzen. Wir haben Differenzen mit den Nazi-Schwänzen, genau. Aber das hat mir so gut gefallen. Das hat der Lemmy von die Motorhead auch schon so gesungen. So gesungen? Und dann fliegen die Kaffeetassen durch die Luft. Ja, das ist was, worauf ich mich freue. Rüdi, und du? Ja, ich bin ja so ein Antityp, ne? Also ich bin ja total pessimistisch, was überhaupt, wie es musikalisch weitergeht. Also ich stehe wirklich fragend vor dieser sogenannten Punk-Szene, weil es sind ja Leute, die können... Sogenannt, da war die ja, Kritik inhärent. Genau, weil ich mach mal halt, ich reflektiere so ein bisschen, ne, und denk mal halt, würde ich, also ich meine, als ich bin ja Baujahr 70, ne? Und ich kam ja damals schon irgendwie so ziemlich als retro 25-Jähriger vor, Mann retro auf die Welt. Vor, als ich als 14-Jähriger plötzlich Punkrock für mich entdeckt habe, weil das war ja da schon wieder out. Das war ja eigentlich 77, hat Punkrock mehr oder weniger groß in Medien stattgefunden. Und da war ich 7 Jahre alt, habe ich noch Lego gespielt. Und da, mit 14 interessiere ich mich dann plötzlich für Sex Pistols und sowas, die eigentlich schon längst wieder vorbei sind und tot sind und sowas. Und jetzt kommen Leute, die könnten meine Kinder sein und die sind genauso drauf, wie damals man sich das hätte vorstellen können, wie ein Punkrocker aussieht. Ja, aber jetzt mal, das heißt das im Umkehrschluss, dass du von Jahr zu Jahr ein verbitterterer alter Mann wirst und dass das alles ab irgendwann nur noch scheiße ist? Ja, nächster Song. Ich war ja schon verbitterter Jugendlicher. Ja. Also da hat sich ja nichts geändert. Rüdi war schon immer Grundhaltung, von meiner Grundhaltung hat sich ja nichts geändert. Dafür bist du aber eigentlich immer sehr eloquent. Ja, oder? Moment mal. Aber hier, Lokalbezug, Punkrock-Bezug und worauf freue ich mich dieses Jahr Bezug? Ja. Der Thomas hat mir neulich erzählt, dass Tiptop ihre Platte aufgenommen haben, nämlich im Hinterstübchen vom Sonic Ballroom. Und darauf freue ich mich tatsächlich, das zu hören. Tiptop, Thomas, die waren ja vor kurzem auch noch hier bei dir immer mal wieder. Ja, klar. Ja. Das kann sicherlich auch ganz interessant werden. Das kann interessant werden, ja. Ja. Rüdi, mach du doch eine Band auf, weil du könntest doch genau deine Lieblingsband werden. Oh, das ist ja das Schlimme dran, dass ich da immer wieder scheitere, weil dann muss ich ja mit anderen Musikern zusammenarbeiten, die eigentlich genau das Gegenteil machen, was ich gut finde. Aber wenn ich allein was machen, ich könnte ja allein am Computer hocken und allein irgendwie was zusammen produzieren, aber dann werde ich den ganzen Tag traurig, weil ich dann plötzlich feststellen muss, dass ich musikalisch überhaupt gar nichts drauf habe. Ja, aber das ist doch die beste Voraussetzung für eine Punkrock-Band. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, ein bisschen mehr Kreativität, weniger können. Aber das, was dabei rauskommt, ist halt ein trauriger Kloß. Das ist ja aber genau der Punkt. Rüdi und ich sind ja eine Band. Ja, zusammen. Genau. Wir sind jetzt zwei Bassisten ohne Können und ohne Instrumente. Uns gibt es schon seit einem Jahr oder zwei? Seit bestimmt 2 Jahren schon. 2 Jahre, Rassenschande heißen wir. Ja. Und wir sind so punk, dass wir keine Musik machen. Ja, aber wir verweigern uns. Wir verweigern uns. Machen auch keine Konzerte. Ja, nee, wir finden das eigentlich alles kacke und sagen das auch ganz offen, dass wir alles kacke finden. Es gibt auch keine außer Martin oder Seliger. Sowas. Und es gibt auch keine Jute-Taschen oder sowas. Doch, gute Taschen gibt es jetzt noch allerdings. Ja? Also berlinerisch für gute Taschen, oder was? Ja, genau. Nein, aber wir sind eine Band und es gibt uns und es gibt uns aber nicht. Und das ist unser Beitrag zum Punkrock-Diskurs. Oh, da fällt mir gerade was ein, muss ich mal ganz kurz. Hat Ihnen das vor ein paar Jahren mal jemand mitgekriegt? Genau dieses Ding mit der Jute-Tasche und so, mit dem Jute-Beutel, wo wir gerade bei Radio sind, ne? Ja. Irgendein öffentlich-rechtliches Radio hat das gehabt. Die haben eine News rausgehauen in den Nachrichten, dass irgendwo, ich glaube im Raum Berlin oder sowas, eine Frau von jemandem ermordet wurde und man hat diese Frau und einzelne Leichenteile von der, inklusive ihrem Kopf, dann in der Spree, glaube ich, gefunden, in einer Jute-Tasche. Der Öko-Killer, ja? Geil. Das war so die letzte News, bevor diese Radiosendung oder diese Nachrichtensendung zu Ende war. Und der hippe Moderator danach hat sich gedacht, ich nehme das mal einfach auf und hat gesagt, ja, gute Tasche, gutes Wetter, weiter geht das hier. Und daraufhin ist der nämlich nicht mehr im Sender gewesen. Und ist dann in der Spree gefunden worden. Das ist ein guter Übergang, ne? Ja. Judith Rakers hätte das auch hingekriegt. Ja. Ja, bestimmt. Ja, Jute-Tasche ist eigentlich total ein Fehlwort, weil eigentlich sind es ja Stoffbeutel. Ja, stimmt. Weil Jute-Tasche sind ja, du kennst vielleicht, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, oder du bist ja eigentlich ziemlich jung. Es waren ja, früher waren die so aus so Kartoffelsackleien, das war aus Jute halt, ne? Genau. Wirklich aus Jute und nicht aus Baumwolle. Ja. Ne, wollte ich nochmal dazu sagen. Ja, aber es klingt halt so scheiße, da ist schon wieder ein Hipster mit Kartoffelsacktasche. Ja. Obwohl, das könnte das neue Hipster-Wort 2015 werden, Kartoffelsacktasche. Obwohl, Kartoffeln werden ja auch nicht mal in so Säcken verkauft, in so Jute-Säcken, sondern in Plastik. Netzen. Ja, Plastiknetzen, 2 Kilo. Hätte man die Dame in Kartoffelnetzen in die Spree geworfen, wäre das bestimmt gar nicht aufgefallen, weil die Piranhas, die in der Spree leben, die aufgefressen hätten. Durch die Löcher im Netz. Vielleicht. Oh. Wäre das bessere Verbrechen gewesen. Das bessere Verbrechen ist ja das, dass es nie aufgeklärt wird. So. Von den besten Verbrechen hört man ja nie was. Ja, genau. Ja. Aber die Dunkelziffer ist ja bekannt. Die Google-Ziffer? Ja. Genau, Google mal das perfekte Verbrechen. Ja. Ja. Ja, musikalisch können wir weitermachen. Ja, und zwar mit den Schnurrbartkumpels. Genau, mit denen können wir weitermachen. Nämlich, ich habe auf meinen Recherchearbeiten im Internet habe ich einen Sampler entdeckt. Von einem Label, das eigentlich, glaube ich, in ihrem Leben noch nichts anderes gemacht hat, außer ein Online-Sampler. Das heißt Vorwahl Ost Records, das Label. Und die haben da 50 Lieder zusammengesammelt, die eigentlich alle recht ordentlich sind. Und das eine Gute dabei, wer das findet, der bekommt nämlich freien Eintritt in einer Schokoladenfabrik. Da sind mehrere Gute dabei, aber die Schnurrbartkumpels, die waren hier auch schon zu Gast. Ja, absolut. Ja. Und also der Schimmel von den Brötchenausfahrschimmel, genau. Ja, Brötchenausfahrschimmel aus Neumecklenburg oder sowas, ne? Neubrandenburg, der da auch das Punks Picknick immer jährlich veranstaltet. Genau. Und dieses Lied habe ich darauf entdeckt, das heißt Fascho Jagd. Guter Name, guter Bandname. Ja. Hören wir mal rein, wa? We'll be right back. witzig, der Ringo schreibt gerade. Nee, du hast es nicht kapiert. Das ist einfach, wenn man hier, dann kommt dann, wenn man wissen will, wie viele Leute im Chat sind, sind gerade 38 Leute im Chat und dann wird halt immer das letzte Lied, das halt als MP3 lief, davor, vor der Sendung, wird dann angezeigt. Ach so, okay. Ja. Cut. Ja. Ich sehe gerade, Yeti hat geschrieben, wir haben Piranhas in der Spree. In der Tat. Siehst du? Ach so, nee, Fragezeichen. Ja, habt ihr. Richie weiß es. Mhm. Ich bin ja Zoologe. Ja, muss man wissen. Ja, Hobbyzoologe. Ja. Und ich habe die Piranhas da selber ausgesetzt und ich kann dir zudem noch sagen, dass du Piranhas falsch geschrieben hast. Schreib mal Piranhas. Genau. So. Merkt ihr, dass gerade auch so zwischendurch immer so kurz und eine unangenehme Stille? Also ja, diese ist eklig, ne? Genau. Und da frage ich jetzt mal einfach, was, also ich interessiere mich für sowas. Also das sind so diese Momente, diese Grenzmomente. Was war die schlimmste, unangenehmste, peinlichste Situation, in der ihr beiden euch bis jetzt befunden habt im Leben? Jetzt abgesehen von dieser Stille jetzt gerade. Da kommt gleich eine Stille, ne? Da kommt jetzt gleich eine Stille. Pass auf, ich kann mal kurz, ich sag's mal kurz, ja, bei mir. Ich werde das mein Leben, mein Lebtag nicht vergessen. Ich bin damals, vor einem halben Leben mit einem Mädchen befreundet gewesen und bin da ziemlich oft zu Besuch gewesen, war damals meine beste Freundin und bin dann irgendeines Abends bin ich reingekommen und dann saßen die alle ganz bedröppelt da und ich habe gefragt, was ist denn hier los, ist einer gestorben oder was? Und ja, ihre Mutter war gerade gestorben. Fail, ist jetzt, Alter. Ja, ist ein Fail, geht aber noch weiter, die Geschichte. Ja. Denn das ist aber nicht hier für einen Jutebeutel rum. Das geht nochmal. Zur Beerdigung bin ich dann mit dem Phil, dem Trommler von Schrappmesser gegangen. Und wir haben draußen an der Kirche gestanden und es war halt so voll, dass wir halt nicht mehr reingekommen sind. Standen dann also quasi im Kircheneingangsbereich, ja, und gegenüber stand die Mutter von einem Mädel, mit der ich damals halt so angefangen habe anzubändeln. Da wäre auch was raus geworden, hätte der Pfarrer nicht angefangen zu singen in dem Moment. In Schiss-Moll oder Fick-Dur, kann man sich überlegen. Und ich musste mich halt unfassbar hart kaputt lachen, also auf einer Beerdigung und Phil dann dementsprechend auch, womit wir dann Persona non grata waren und um dem Ganzen die Narrenkrone aufzusetzen und das ist nicht gelogen, das stimmt wirklich, wir sind dann zum Grab gegangen und dann ist ja dieses noch einmal ins Grab schauen, Abschied nehmen und so weiter und so fort. Ist reingefallen. Ja, und bei allen klappt es in Zweierreihen. Und ich gehe mit dem Phil ans Grab und in dem Moment, wo wir reinschauen und uns verabschieden, fährt ein Auto am Friedhof vorbei und macht und wir lachen ins Grab. Das ist aber auch gemein. So, das ist mein schlimmster Moment aller Zeiten. Und jetzt kommt ihr. Ja, ich habe also meine erste. Ich habe so viele, ich muss gerade mal selektieren, ich weiß es nicht. Also ich weiß meine erste noch, also weil ich das schon ein paar Mal erzählt habe. Ich weiß nicht, ob ich es im Radio schon erzählt habe. Ich war damals 4, 5 Jahre alt und war bei einer, ich war total verliebt. Ich habe im Kindergarten eine Freundin gehabt. Die war total verliebt. Okay. Hieß die Maria? Die hieß, wie hieß denn die? Dagmar hieß die. Und war blond. Oh, ne. Und ich sah aus wie diese Prinzessin ich habe so Püppchen gehabt, so wie heißen die, diese. Wenn du diese Bewegung machst bei deiner ersten Freundin, denke ich an das. Hat Fingerpüppchen. Ja, nee, also diese Kasperle-Theater, ne? Ja. Handpuppen, ne? Ja. Und ich sage original aus wie diese Prinzessin. Von meinem, ne, hat die gleiche Frisur gehabt. Auf jeden Fall war ich bei ihr eingeladen zum ersten Mal und zum letzten Mal. Und ich musste irgendwie Tiere scheißen und das Klo war aber da, wo die Waschmaschine stand und die Mutter war die ganze Zeit am Wäsche waschen und war die ganze Zeit in diesem Raum, wo das Klo war, also und hat da Wäsche gewaschen und hat da irgendwie, und die saß da auch, da wollte ich dann mal wieder hin und dann saß die auf dem Scheißhaus und irgendwie war der Mutter das überhaupt, war das überhaupt kein Problem für sie, ne? Für mich war das irgendwie aber alles total abstrakt, weil ich bin halt so einer, der braucht halt Türe zu. Und da war immer Türe offen. Und ich konnte einfach nicht, ich habe mich nicht getraut, da einfach denen zu sagen, hey, gebt mal alle raus, ich muss kacken. Soweit war ich damals noch nicht. Und dann habe ich in die Hose gekackt und war dann irgendwie auf dem Schaukelstuhl irgendwie gefühlte 2 Stunden mit zugekackter Hose. GGL, versteht dich. Bin dann nach Hause und habe geheult wie ein Schlosshund und alles musste gereinigt werden. Und ja. Ja, jetzt mache ich eine Ausbildung als Altenpfleger. Ja, ich, quasi dasselbe. Ja. Coming full circle nennt man das wohl. Mhm. Aber das ist eine schöne, schade Geschichte, muss ich sagen. Mir fällt akut nichts ein, was ich im Radio auch erzählen möchte. Auch so schlimm. Ja, so schlimm, tatsächlich so schlimm. Also mir fällt nichts ein, was angemessen schlimm und angemessen okay wäre, es im Radio zu erzählen. Ausgesprochen schlimme Sachen fallen mir ein, die möchte ich aber nicht im Radio erzählen. Die kann ich euch während des nächsten Songs erzählen. Aber witzig, dass du das gerade sagst, vor wegen der stillen Pause. Ich habe gestern, beziehungsweise vergangenen Sonntag, perfekte Promi-Dinner gesehen, Karnevalsspezial mit Henning Krautmacher. Und noch, du, weißt du, was ich ja gedacht habe in dem Moment? Dieser Kasala-Typ, ne? Ja. Der ist ja damals in die Moltkestraße 145 eingezogen, da wo ich gewohnt habe. Ne? Ja, ja. Und da habe ich schon gedacht, ey, wenn das derjenige ist von Kasala, der da beim Promi-Dinner mitmacht, dann ist es in unserer alten Wohnung. Ja, aber der war ja dann bei jemand anders. Und dann muss ich ja, genau, der war ja dann woanders, aber die tauschen ja ständig. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, sollte ich vielleicht dranbleiben, um zu gucken, wie jetzt die alte Wohnung aussieht? Da hast du nichts verpasst, weil das war ja gar nicht bei dem in der Wohnung. Ja, aber es wird ja immer getauscht, oder? Ja, Nee, die suchen sich zum Teil, glaube ich, sogar auch, also wenn die Wohnung nicht ganz standgemäß ist. Hallo, die war gut. Also ich meine, nicht so wie die hier ist super. Ja, ja. Aber du meinst das Studio. Suchen die sich sogenannte Lofts. Ja, das stimmt, aber diese Wohnung war so gut, also wir wollten sie schon vermieten an Kamerateams. Henning Krautmacher war im Höhner Museum, also der war auch nicht bei sich zu Hause. Weil man kann ja an Mieten Wohnen kaufen, kann man ja seine Wohnung vermieten. Ja. Und da kriegt man dann irgendwie für drei Drehtage kriegt man dann die Miete für einen Monat. Die, beziehungsweise eine alte Kommilitonin von mir hat für Rennschwein Rudi Rüssel ihre Wohnung mal vermietet. Das hatte ich für zwei Wochen Hotelbesuch dann bezahlt bekommen. Und da ist am Ende so viel Geld dabei rausgesprungen, dass sie mit ihrem Freund zusammen eine Weltreise machen konnte. Ja. Ja. Siehst du mal. Das siehst du mal, ja. Vielleicht eine Low-Budget-Weltreise, vielleicht auch nur mit einem halben Freund, aber immerhin, da kam richtig Geld bei rum. Das mit der peinlichen Geschichte. Mich wundert es immer noch, dass du arbeitssuchend bist, obwohl du ja so viele Ideen hast, wie man an Geld kommt. Ja. Na gut, an Geld komme ich ja, auch wenn ich arbeitssuchend bin. Ja. Ja, falls jemand eine Jeans kaufen möchte, einfach an info@pogoradio.de. Ja. Sag mal, beim Richie weiß ich das, aber Rüdi, sag mal, bist du denn so ein Karnevalsgeher? Findest du das gut? Nee, überhaupt nicht. Rüdi ist der absolute Karnevalshasser. Dankeschön, Rüdi. Ich habe Rüdi voriges Jahr habe ich ihn dazu genötigt bekommen, weil ich auf Weiberfastnacht Geburtstag hatte und er dann natürlich zwangsweise kommen musste. Nach dem 26. Bier war es ihm dann auch egal. Aber das Jahr davor habe ich ihn auch genötigt zu kommen und gesagt, ach komm, probier's doch mal, bist du Single und so, kannst ein bisschen ficken und saufen. Dann ist er zu mir gekommen, unverkleidet, habe ich ihm ein altes Kostüm von mir gegeben, so einen alten Poncho mit so Mexikanerhut und so, hier, weißt du, so ein bisschen Bart ins Gesicht gemalt und so. Mhm. Das hat er dann mitgemacht, aber auch nur 15 Minuten. Er hat 15 Minuten lang wie saure 7 Tage Regenwetter in der Ecke gesessen, hat sich das dann von sich gerissen und gesagt, ich gehe jetzt, das mir ist alles zu scheiße hier. Das ist das Sympathischste, was ich seit langem gehört habe. Richie, ich entschuldige mich dafür, weil ich weiß, dass du Karnevals-Fan bist. Ja. Rüdi, danke. Ja, finde ich gut. Ich bin ja kein Karnevals-Fan explizit, sondern eher so ein geselliger Typ, der gerne einen trinkt. Ja, da ist ja auch nichts schlecht dran zu finden. Nee, und das ist ja eigentlich Karneval. Ja. Ja. Warte mal, ich habe hier sogar ein Bild, glaube ich, irgendwo. Ich weiß gar nicht, welches es war. Das habe ich zufällig gerade heute weggeschmissen. Das Bild sieht man nicht im Radio. Ich gucke gerade meinen Papierkorb nach. Nee, das war's nicht. Das war auch nicht. Das hat sehr viel Wurf, das Bild. Die Bilder, die Rüdi jetzt öffnet, sind alle gut. Ja, das ist es. Da ist es. Ja. Das bin ich. Nicht ehrlich, nie erkannt. Nee, erkannt, ne? Das ist halt Karneval, ne? Nee, es ist... Ich hasse Karneval ohne Ende. Das macht genauso. Also ich weiß nicht, was ich mehr hasse, irgendwie Heavy Metal oder Karneval. Ganz dünnes Eis. Ich meine, 40 Grad im Schatten, dünnes Eis. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Sendung schon erwähnt habe. Ich bin so ein Antityp. Aber ich meine, so ein schönes Corpse Paint, das ist doch im Prinzip auch Karneval. Ja, aber genau da ist ja der Unterschied. Mhm. Die machen das einfach nicht an Karneval, sondern an jedem anderen Tag. Und wenn jeder andere Tag nämlich Karneval ist, wenn man sich das selbst überlegt, dann finde ich das in Ordnung. Aha. kann. Aber kollektives Ausrasten zu einem und demselben Tag, das ist so wie Tag der Arbeit, wo die Faschos losgehen. Das ist aber so Wochenendanarchismus, den ich auch nicht mag. Man macht das einfach, weil man da Bock drauf hat. Eben das. Aber dieses Verkleiden, mein Gott, dann das macht man dann halt. Aber ich bin halt Trinker. Soll ich dann mal sagen? Ich bin halt Trinker und dann kann ich halt um 11 Uhr mittags schon rotzbesoffen sein. Die Karnevalsparty bei dir an deinem Geburtstag, die war ja okay, weil wir waren im geschlossenen Raum, also es war alles überschaubar. Es kamen keine Idioten von auswärts, also man hat sich ja. Und du hast wieder getanzt wie ein junger Gott. Man hat ja sich sicher gefühlt, ne? Man war ja in so einem sicheren Terrain. Ja. Oh, aber was mich an Karneval am meisten stört, ist die Musik. Ja, das finde ich ja. Es gibt ja die richtig gute Kölsche Songs. Ja, nee, genau diese richtig guten Kölsche Songs, das sind genau die Songs, die ich hasse. Du wohnst in der richtigen Stadt, möchte ich meinen. Aber wirklich. Nein, ach, Karneval ist fein. Karneval übrigens, Weiberfastnacht, ja. Jetzt am Donnerstag, sprich morgen Abend, spielen Knochenfabrik auch im Ballroom. Und zwar ihr 20-jähriges Geburtstagskonzert auf Weiberfastnacht. Ja, ja. Und Ansage ist, wie ich von Mitgliedern hörte, jeder Song, den Knochenfabrik jemals aufgenommen, gespielt, geprobt, wie auch immer hat, wird gespielt. Und zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar in chronologischer Reihenfolge, wobei ich nicht weiß, wie die das hinkriegen wollen. Aber naja. Ja. Gut ist, dass ich ab ungefähr, ich glaube, 10 Uhr morgens bei Hassan eingeladen bin zum Weiberfastnachtbeginn. Und die spielen wahrscheinlich so gegen 9. Also ich bin gespannt, ob Hassan seinen Bass überhaupt noch findet. Ja, und ich bin gespannt, ob du das überhaupt noch mitkriegst, wenn die spielen. Ach, mitkriegen ist ja immer so ein Ding. So. Ja. Ist, ob das egal ist oder nicht egal ist. Spiel mal irgendein Lied. Ich hab mich verhandelt. Ja, wir können was spielen. Spiel mal am Lied. Youth Avoiders spielen wir mal. Ne? Die kamen ja 2014, sind ja hoch gelobt worden, weil sie so toll sind aus Paris. Die haben als Vorband von Wanda gespielt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Tja, das waren Youth Avoiders und hier immer noch im Studio sitzen der Richie und der Ingo. Und der Martin, der immer noch nichts gesagt hat und da hinten in seinem Otto-Katter. Was macht der denn da Martin. Jetzt? Martin. Oh, ist das eklig. Ja, ich wollte das Bett eh neu beziehen. Er sitzt ja schon extra auf Alufolie, aber... Ja. Oh. Aber der hat irgendwie so Schorf da direkt neben der Warze da an einem Extrem. Ja, deswegen, falls ihr im Hintergrund, also da ist nicht, dass da jetzt jemand gerade einen Schrank abschmiergelt oder so, sondern der Martin macht da irgendwie so Sachen. Klingt auch so komisch. Ja, der macht aber nichts. Ich habe da extra noch so eine Inkontinenzfolie drunter gelegt, Alter. Also alles egal, in Ordnung, ja. Ja. Ich mach mir nochmal eine Zigarette an. Mach das doch mal. Rauch doch mal. Solange man lebt, soll man rauchen. Ja, und solange brauchen wir auch nichts sagen, ne? Bis er fertig geraucht ist. Stimmt, man könnte auch einfach mal eine Schweigeminute machen für Udo Lattek. Wir haben uns jetzt gerade irgendwie, während dem Lied hat der Richie dann erzählt, was ihm total peinlich war. Das erzählst du jetzt aber nicht nochmal. Aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich, warum erzählt er diese Geschichte, weil die eigentlich mir wäre sie gar nicht peinlich gewesen. Sondern eigentlich peinlicher fand ich die Story, die du mir mal erzählt hast, dass du irgendwie beim Wildpinkeln erwischt worden bist von Bullen. Und dann musstest du unverrichtete Dinge deinen Schwanz wieder einpacken. Weil, und den Bullen haben dir 30 Euro abkassiert. Nein. Und danach wolltest du wieder Karneval. Irgendwo... Nein, das war auch Karneval. Das war am Neumarkt, habe ich gepinkelt und mit einmal stehen zwei Bullen hinter mir mit so einem großen Hund. Und ich war so im Pinkeln und dann so, ja, hier, weg, kostet 15 Euro. Ich sage, ja, das will ich eben zu Ende pinkeln. Nee, dann kostet 30 Euro. Ich sage, abgekniffen, eingepackt, 15 Euro in die Hand gedrückt und weitergegangen. Um die nächste Ecke. Weiter gepinkelt, stehen die beiden wieder da. Jetzt nochmal 15 Euro, pack den Schwanz wieder ein, das kostet wieder 30 Euro. Nicht im Ernst, oder? Doch, und dann habe ich nochmal 15 Euro bezahlt. Ich war auch rotzbetrunken, ich war auch dumm. So, und dann bin ich aber in die Bahn gestiegen und halt immer noch mit so einer halbvollen, viertelvollen Blase, wie auch immer. Und so kniefig übereinander da und immer noch das Bier dabei gehabt. Und dann bin ich in der Leyendeckerstraße in Ehrenfeld ausgestiegen, weil ich in den Ballroom wollte. Geh da raus, stell mich direkt in die Ecke, pinkel, was steht hinter mir? Zwei Bullen mit dem Hund. Nicht die gleichen, aber schon wieder. So, und dann haben die mich aber wenigstens zu Ende pissen lassen. Ich 45 Euro für einmal Pissen bezahlt. Was das wert? Schon im Nachhinein. Siehst du? So alleine deswegen, weil ich die Geschichte jetzt erzählen kann, die eigentlich gar nicht peinlich ist, sondern eigentlich nur wahnsinnig dumm, weil ich so dumm war und dann auch gar nicht zu Ende gepinkelt habe. Aber kennt ihr diesen Punkt, wenn man pinkeln muss und dann jetzt, meinetwegen, man wird so dreimal von den Bullen angehalten und so und dann muss man wieder einpacken, der Punkt, wenn man so drüber hinaus ist und nicht mehr kann, also wenn man muss, aber nicht mehr kann. Ja, das kenne ich von der Autofahrten von so lang, ne? Ganz schlimm. Ja. Also das ist für mich das so... Das ist die übelste Latte, die man dann hat. Genau. Ja. Und das ist so neben besoffen Schluck aufhaben, was besonders nach Falafelessen passiert, das Schlimmste, was dir besoffen passieren Schluck kann. Besoffen Schluck aufhaben ist so scheiße. Besonders, wenn du besoffen Schluck auf hast und ganz viel Schnaps getrunken hast und dann bei jedem Schluck auf Kotze im Mund hast. Das ist übrigens, stimmt, das ist eine unangenehme Geschichte. Da war ich, ich weiß gar nicht, ob ich da Single war. Auf jeden Fall habe ich mich mit irgendjemandem unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob es im Flirt-Zusammenhang war. Auf jeden Fall habe ich derjenige auf die Schuhe gekotzt, weil ich nämlich auch Schluck auf hatte. Und dann kam so ein bisschen Kotze raus und es fiel meinem Gegenüber auf die Schuhe. Ich weiß auch gar nicht, ich war auch zu betrunken. Aber sowas kann man immer gut überspielen, ne? Aber dachte, du bist dann irgendwas reingetreten. Ja. Wieso ist das dann auf meine Schuhe? Wie siehst du denn aus? Genau. Pff, geh weg, ey. Du stinkst. Wir machen jetzt noch ein Lied, oder? Ja, gern. Was machen wir denn? Peggy, da können wir hier noch von der Peggy was spielen. Peggy Lux Kirk. Das Lied war zu kurz für ein korrektes, eingeschenktes Hefeweizen. Verdammte Ostpunker, die kennen nämlich nur ihr Elektrobier aus dem Lidl. Nee, das war keine Ostpunker. Nee, das war was anderes. Verdammte andere irgendwas. Peggy, auch wieder aus Paris. Peggy Luxkirk. Auch wieder aus Paris. Wir haben hier roten Faden in der Sendung, ne? Ich denke, wir haben hier jetzt diesen ganzen Ostpunker-Sampler, den du da hattest. Ja, den habe ich da hinten. Den könnte ich dann irgendwie... Aber ich habe mal gar nicht durchgehört. Ja, das ist doch gerade jetzt interessant, eigentlich. So... Komm, wir stoßen mal hier richtig an. Richtig? Ja. Oh, ich bin schon wieder leer, ne? Ja. Ja, soll ich dir eins holen? Ich sitze am nächsten Kühlschrank. Wie viel darf man denn trinken, wenn man Auto fährt? So, auch 6-7 Bier. Ja, und dann... Da ist immer noch meine Lieblingsstory aus dem Plastikbomben von damals. Diese unglaublich gute Rubrik Menschliche Zeitbomben, wenn ihr euch daran noch erinnert. Wo immer so die härtesten... Sauf- und so Geschichten dabei waren. Und in Menschliche Zeitbomben gab es damals meine Lieblingsgeschichte. Da sind zwei von der Plastikbomb-Redaktion, vielen Dank, Dankeschön, sind mit dem Auto vom Konzert zurückgefahren. Und der eine meinte dann irgendwann zum anderen so, ey, Alter, fahr mal nicht so schnell. Und der hatte dann geantwortet, hä, wieso, du fährst doch. Und ich finde, das sagt ziemlich viel darüber aus. Moment, ich weiß noch eine Saufgeschichte, die mir auch relativ peinlich war. Und zwar in Wiesbaden gewesen. Und dann nach dem Konzert aber noch in die Stadt gegangen, saufen gegangen. Ja. In einen Laden, der sich Im Eimer nennt. Und Im Eimer war tatsächlich Im Eimer. Wir haben uns richtig übelst abgeschädelt. Dann da jemanden kennengelernt, mit dem wir dann noch weitergezogen sind. Die meinte dann, oh, wir müssen da noch hin und so. Und dann war das aber alles zu. Und dann sagte sie, komm, wir fahren mit dem Taxi zu mir nach Hause. Ich wohne nicht weit weg von hier. Also wir dann zu ihr nach Hause gefahren. Ich wohne aber bei meinen Eltern, das ist nicht so schlimm. Oder, ja, nee, kein Thema. Ja, ich habe da so ein ausgebautes Dachgeschoss, da wohne ich. Ja, ja, kein Thema. Okay, wir gehen da hoch und setzen uns dann da auf das Sofa. Und sie schenkt uns noch ein Bier ein. Wir trinken das Bier und noch ein Bier und noch ein Bier und so. Und es lief halt laute Musik. Und mit einmal in diesem Dachgeschoss springt die Tür auf. Und ihr behinderter Bruder steht in einer grauen, durchlöcherten Unterhose vor uns und schreit, die sollen gehen, die sollen gehen, die sollen gehen. Und sie, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ist hinter ihm hergerannt und der hat angefangen zu randalieren. Und wir saßen da, gucken uns an, was machen wir denn jetzt? Die sollen gehen. Oh Gott, Jungs, ich glaube, ihr geht besser. Und wir dann, ja, sollen wir noch auftrinken? Nein, geht ganz schnell. Ja, wir aufgestanden, runtergegangen, gehen runter. Und unten steht hier, ich glaube auch behinderter Vater, komplett nackt mit zwei riesengroßen Hunden in der Hand im Flur und sagt, morgen Jungs. Und wir so, du Scheiße, rennen da raus. Und das war so ein komisches Gehöft, alles vernebelt und wir rennen und hatten voll Angst, dass er jetzt mit einer Kettensäge oder so hinter uns herrennt. Aber er war völlig nackt, ihr Bruder in so einer alten Durchlöcherung, das war auch unangenehm. Nackter Mann mit zwei Hunden. Nackter Mann mit zwei großen Hunden, so Berner Sennenhunde. Ja, aber geile Möpse, oder? Nee, waren andere Hunde. Das oh, weia. Ja, okay, scheiße. Ingo, du musst jetzt irgendwas Interessantes erzählen. Soll ich die Geschichte erzählen, die mir bei solchen Geschichten einfällt? Also bei so... Also, ich hau jetzt mal so eine Geschichte raus über, also Tourbusfahrer, das ist ja so eine Spezies ja, für sich, ne? Frank Krämer. Das sind ja so diese komischen Nachtwachsgeschöpfe oder wie Nachtschatten. Ja, Nachtschattengewächse, genau. Die irgendwie die ganze Zeit nur so alleine abhängen und sowas. Und ich bin diverse Male mit solchen unterwegs gewesen. Und der den Vogel abgeschossen hat, war da seinerzeit ein Engländer. Mhm. Der war so Mitte 50, würde ich sagen. Der heißt John, den nennen wir jetzt aber einfach mal John. Ja. Damit er anonym bleibt. Sagen wir einfach John, ja. Der hat so eine riesengroße von diesen kleinen Pornoheften, diese eingeschweißten, die es an der Tanke gibt. Der konnte kaum Happy noch in seiner Weekend. Koje, ja. In seiner Koje pennen, weil das also alles voll damit war. Der hat sich irgendwann mich auserkoren, um mir was ganz Tolles zu zeigen. Vorher dem Gitarristen von American Steel, der dann so mit ganz glasigen Augen und leerem Blick dann irgendwie abgehauen ist. Und dann war ich dann als nächstes dran und dann hat er mir halt irgendwann gezeigt, dass er gerade zwei Frauen aus Deutschland datet. Soweit so okay. Ich habe nur gedacht, ja, also für einen britischen Hooligan Mitte 50, irgendwie Anfang 20-Jährige, also ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber gut, also schön für dich. Er wollte mir das dann unbedingt alles so ganz genau zeigen, ich wollte es gar nicht genau wissen. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann die ganze Zeit so Fotos auf seinem Rechner gehabt und hat so gezeigt, hier, jetzt machen die so miteinander rum und so weiter. Und es wurde immer schlimmer und irgendwann, in dem Moment, wollte ich aufstehen wollte, um zu gehen, sagte er, they have a friend. Und ich denke schon so, oh nein. Und jetzt ist er beim nächsten Bild dabei und nein, es wurde schlimmer. Dann saß auf einmal ein großer schwarzer Hund zwischen den beiden. Nein! Und beim nächsten Bild bin ich dann gegangen, weil da... Ja, und das war das Ende meiner Jugend. Ah. Ja. Das ist Daraufhin hat der Tourmanager seinerzeit dann damals angerufen, ein ganz netter, ganz schüchterner Tourmanager, der war so Interims-Tourmanager für 2-3 Tage, dann bei der Buscompany angerufen und hat gesagt, ey, hört mal, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also der Busfahrer, der hat, und dann hat er auf einmal so ein Bild und da war so ein Hund und so eine zwei Frauen und die waren so in Reiz und naja, ich weiß nicht genau, und dann hörte ich nur, wie er auf einmal still wurde und sagt, ach so. John. Ah, okay, ah ja, und was machen wir? Ja, okay, alles klar, tschüss. Dann hat er aufgelegt und hat gesagt, die haben gerade gesagt, das macht er immer, man soll den einfach ignorieren. Ja. Two girls, one dog. Sex Tour gedönst, was ja auch eine ganz besondere Spielzeit ist, sind ja nicht nur die Fahrer, sondern auch die Mercher. Und ich selber bin ja auch als Mercher immer mal wieder dabei. Und ein Konzert im Osten auch, und es spielte die erste Band. Und ich sag den Namen jetzt nicht, weil vielleicht hört da von jemand zu. Auf jeden Fall haben die dann irgendwie so einen Song gespielt, und die, wie ich dann später davon habe, die Frau des Drummers machte neben mir auch Merchandising für diese Band. Und sagte dann so: Ah, oh, sag mal hier, dieses Lied, kennst du das? Da geht es um Cuckolds. Weißt du, was ein Cuckold ist? Ich so, ja, Cuckold, habe ich schon mal irgendwie auf so einer Pornoseite gelesen. Das ist irgendwie, ja, weiß ich. Ja, das ist Cuckold und so. Ja, das da vorne ist übrigens mein Mann. Ein Cuckold ist quasi, wenn der Kerl zuguckt, wie seine Frau von jemand anders gebügelt wird. Und sie war nicht wirklich attraktiv und ihr Mann auch nicht. Und sie... Der Drummer ist übrigens mein Mann. Also wenn du weißt, was ein Cockhold ist, was machst du denn heute Abend noch nach der Show? Cockhold. Cockhold. C-U-C-K-O-L-D. Cockhold. Das war auch unangenehm. Das war nicht gut erzählt, aber das war auch unangenehm. Aber es war kein Hund im Spiel. Ja. Also noch nicht. Das kann ich niemandem. Zeitpunkt. Ich kann das niemandem wünschen, wirklich. Das ist ganz schlimm. Das finde ich auch unangenehm. Der arme Hund auch. Man weiß ja auch gar nicht, ob die das wollen. Nee. Prüfer. In Münster hat es mal vor ein paar Jahren hat es so eine Skulpturenausstellung gegeben, wo verschiedene Künstler an verschiedenen Orten in Münster so irgendwelche Skulpturen und Kunstwerke halt ausgestellt haben. Und es gab dann da, wo früher der alte Green Hell Laden war, gegenüber am Bahnhof. Ein sogenanntes Symposium. Ja. Da gab es eine Hofeinfahrt, und darüber stand Münster Streichelzoo. Und dann ist man reingekommen, und es waren ganz viele Mütter mit ihren Kindern da. Es war so eine Manege quasi aufgebaut, mit Heu ausgelegt, und dann waren so Hühner da und Kaninchen, ein kleines Kalb und ein Esel und alle möglichen Tiere, Ziegen und so weiter. Als Skulpturen, nicht in echt. Nee, in echt. Ja. Und in der Mitte stand eine Skulptur aus Salzstein hergestellt, die mit dem Finger auf ein Fenster gezeigt hat. Und man hat also nur diese kleinen Kinder und die Mütter da so nett mit den Tieren spielen sehen und so weiter und so fort. Irgendwann ist dann dieser Künstler gekommen und hat verlauten lassen, was es denn damit auf sich hat. Der hat sich in diversen Sodomie-Foren rumgetrieben und hat Münsters einschlägig bekannten Sodomisten ausfindig gemacht, hat rausgefunden, wo der wohnt, und diese Statue zeigt also auf das Zimmer, in dem der wohnt, und wird dabei von Tieren geleckt. Ne. Was? Doch. Was? Kunst darf alles. Aber doch nicht, was? Die Kinder waren darin involviert. Nein, die Kinder haben sich nur an den niedlichen Kaninchen und so erfreut. Und wie so. Er auch. Ja, aber die Ziegen und so, die haben dann an der Statue geleckt, die wiederum auf sein Zimmer gezeigt haben. Ach, oh wei, ja, Salz, klar. Ja klar, lecken ja die. Alter! Ja. Und das ist Next Level Shit, also, oder? Wusste der das? Wer? Der Sodomist? Gute Frage. Hat der sich da oben dran vergnügt? Das ist eine gute Frage. Der wusste das, also. Also ich wusste nichts davon. Achso, Du warst gerade mit deinem Busfahrer zugange. Ja, okay. Nee, aber da war ich echt beeindruckt. Das fand ich gute Kunst. Rüdi, Kunst ist doch genau dein Steckenpferd. Hättest du das verkauft? Ja. Ich? Hättest du das verkauft bekommen? Verkauft bekommen, ja, also ich bin kein Verkäufer. Wieso? Du hattest doch eine Galerie. Ja, ich bin. Stimmt. Ja. Ja, danach dann wahrscheinlich so ein Klumpen. Hättest du den angeleckten Salzklumpen verkauft bekommen? Ja, genau. Den hätte ich vielleicht noch verkauft bekommen für einen umgerechneten Salzpreis. Hey, aber wenn wir gerade bei Kunst sind, ne? Ja. Wölfi von den Kassierern will Bürgermeister von Bochum werden. Absolut, absolut vertretbar, würde ich unterstützen. Ja, finde ich auch. Ist auch gar nicht so überraschend, weil er nämlich schon jahrelang in der Politik ist. Allerdings. Er war ja auch. Oder ist immer noch, glaube ich, APPD, das? In Wattenscheid ist er im Stadtrat. Mhm. Ne, für die Linke, er ist nicht in der Linken drin. Nein, sondern parteiloser. Er ist parteiloser, aber ist für die Linke, sitzt er im Stadtrat in Wattenscheid. Deshalb hat er da immer noch seinen Erstwohnsitz angemeldet, obwohl er eigentlich in Duisburg wohnt. Der Gag dabei ist ja auch, dass er das, also der Gag dabei ist ja, dass es kein Gag ist, sondern dass er das nicht irgendwie so als Performance-Kunst macht, sondern sich da eben wirklich im Kulturbetrieb Ruhrgebiet sehr stark auskennt. Ja, und die meisten sind ja da arbeitslos und Sozialhilfeempfänger, und da kennt er sich halt auch gut aus. Also ich denke mal, der Mann macht es. Ist Wölfi nicht Student im 86. Semester oder so? Nicht mehr. Nee? Nee. Aber jetzt mal, rechnet dem doch mal Chancen aus. Absolut, also der hat auf jeden Fall Chancen dabei zu sein. Ich glaube nicht, dass er Bürgermeister wird, denn dafür gibt es dann doch noch zu viel konservative Kräfte. Aber es kann konservative Kräfte, gar nicht mal CDU, sondern auch weil er SPD nämlich auch in der CDU ist. Ich glaube, er ist immer noch Mitglied in der CDU. Ja gut, aber er ist ja nicht Liste CDU-Kandidat. So. Aber wenn so 1, 2, 3 APPD-Programmpunkte dann umgesetzt würden, dann könnte man auch wieder öfter nach Bochum fahren. Also wenn, weil ich erinnere mich immer noch, also ich glaube, mein liebster Parteiprogrammpunkt ist die beheizten Verkehrsinseln. Ja. Das finde ich großartig. Ja. Besoffen nach Hause zu gehen, sich da dann hinzulegen zum Pennen und man erfriert nicht. Super. Wie so ein Schwein im Stall. Mir fällt gerade ein, ich war noch nie in meinem Leben in Bochum. Nein? Ganz ehrlich? Noch nie. Hast du? Nicht? Ist nicht so schlimm. Och, ja. Ist nicht so schlimm. Bochum ist okay. Bochum kann man machen. Mhm. Aber Bochum ist auch ist wirklich nicht so schlimm, wirklich. Also ich hatte mal eine Frau kennengelernt, die kam aus Bochum, aber da lief nichts. Genau wie in Bochum. Ist ja nur mal so. Also, ja. Fühlt sich so ein bisschen um mögliche Erfahrungen betrogen, dass du nicht da warst? Ich weiß nicht. Vielleicht hättest du da eine Currywurst gegessen. Nein. Im Ruhrgebiet ist ja, da gibt es wahrscheinlich auch so Hipster-Läden, wo es vegane Currywurst gibt. Vegane Currywurst. Ja, ja. Das hatten wir ja neulich schon wieder, dieses Thema. Ja, genau. Warum man als Vegetarier und Veganer fleischähnliche Produkte. Aber das hatte ich erklärt. Da kann ich reingrätschen. Ich bin Vegetarier und Teilzeit-Veganer. Ich kann euch das genau sagen. Wie Maruscha, ne? Ja. Maruscha ist ja auch. Die ernährt sich ja hauptsächlich vegan, aber isst auch mal ein Hühnchen, wenn es bio ist. Ja, siehst du. Ja, nee, ich esse ja nichts mit Augen. Also ich bin ja Vegetarier schon seit 23 Jahren, glaube ich, oder sowas. Und, da war das noch nicht hip. Nee, ich war schon uncool, bevor uncool cool war. Und zwischendurch mache ich dann auch mal so vegan. Also einfach nur so zur Entschlackung. Und das mag jetzt total Pillepalle oder sowas klingen, aber ich weiß durchaus, dass Fleisch halt gut schmeckt. Und ich habe mich irgendwann aktiv dagegen entschieden, aber der Geschmack ist halt trotzdem super. Und es ist ja nicht so, als wenn ein Vegetarier grundsätzlich einfach den Fleischgeschmack eklig findet, sondern eigentlich eher die Fleischverarbeitung verabscheut. Und die Massentierhaltung. Ja, und also der ganze Kram. Ist nichts Neues. Ich bin ja seit meinem 16. Lebensjahr Vegetarier, weil ich mir damals... Danke, Jetty. Jetty schreibt gerade in der Online-Reaktion, was ist mit Fettaugen? Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Oh ja, gut, Fettaugen in der Suppe, wenn sie Gemüsebrühe ist, dann ja. Ich bin ja seit meinem 16. Lebensjahr Vegetarier, weil ich irrtümlich gedacht habe, das hat was mit Punkrock zu tun. Irrtümlich, groß geschrieben, unterstrichen und fett. Nein. Ich habe da überhaupt kein Problem mit Vegetariern, Veganern und so weiter. Nur Rüdi hat mir neulich auf einer längeren Autofahrt hat mich ins Gebet genommen und meinte, fing an mit den Worten, jetzt kannst du mir ja nicht wegrennen. Dann dachte ich schon, oh Gott, was kommt denn jetzt? Dann haben wir uns darüber unterhalten und ich finde es ja auch vollkommen okay. Beispielsweise habe ich im Club Scheiße vor gar nicht allzu langer Zeit ein veganes Mettbrötchen Kredenz bekommen. Ah, ja. Und ich habe es überhaupt nicht gerafft und es schmeckte super und das ist irgendwie mit so Reiskeksen, mit Tomatenmark genau. Und so. Schmeckte genauso, Konsistenz genauso, alles wunderbar, super. Ich bin ja auch niemand, der das generell ablehnt oder so. Was ich nur dämlich finde, ist, wenn ich das als Fleischersatzprodukte sehe. Immer. Genau, und weil du mir nicht weggerannt bist, habe ich das mal erklärt, warum man sowas essen kann und das irgendwie kein Problem mit hat. Und hat sich rausgestellt, dass du nur mit der Begrifflichkeit Fleischersatzprodukt als Germanist mit der Begrifflichkeit ein Problem hast, aber nicht, dieses Produkt existiert. Ja. Fleischersatzprodukt. Fleischersatzprodukt ist beknackt. Wenn ich Fleisch ablehne, dann lehne ich Fleisch ab. Fuck off. Es klingt ein bisschen, also, gut, das Wort ist ein bisschen gestellt. Das klingt auch so ein bisschen so wie Engel damals in der DDR, Jahresendpuppe mit Flügeln. Ja, genau. Danke. So, siehst du? Genau. Ja. So, komm, spielen wir mal schnell einen Song, bevor wir zum Ende kommen. Ja, genau. Oder? Ich muss auch langsam pissen. Oh. Spielen wir mal Brandschaden. Brandschaden, oder? Was tut ihr? Ja. Auch nicht ein nagelneu, das Lied ist von 2010. Aber dauert 2 Minuten 28, da kannst du pissen gehen. Ja. Und ein Bier schenken. Gewährte Frieden, sagt man, denn es Mikros in die Hand nehmen, es geht weiter. Richie ist viel zu spät aufs Klo gegangen. Mhm. Ja. Ja, die Sendung ist auch schon fast vorbei. Es war mir also ein inneres Reichsparteitag? Ja, ein innerer Reichsparteitag war es mir. Also es war wirklich also schön mit Parade und allem, was dazugehört. Also echt schön. Ich denke mal, der Richie hat sich nicht die Hände gewaschen, aber ein neues Bier geholt. Macht nichts. Nein, ich habe mir nicht die Hände gewaschen. Und zwar deswegen nicht, weil mein Penis sauber ist. Ja, das sehe ich nämlich genauso. Ne? Diese Händewascherei ist total überbewertet. Totaler Quatsch. Seid ihr beschnitten? Ja, ich schon. Ja. Du? Sage ich dir in noch, 4 Minuten. Noch nicht. weil also ich meine, da trennt sich ja also die Spreu vom Hefeweizen. Hefeweizen. Also weil da kommen wir dann ja wirklich an die Frage, waschen oder nicht. Weil also... Ja. Wieso? Also beschnitten, nein oder ja? So, ich spiele mal am Schluss noch ein Lied von Smegma. Von Smegma, ey! Das kennen die Beschnittenen unter uns nicht, Smegma. Oh, feier. Ich kann dir sagen, ich bin nicht beschnitten und Händewaschen macht zwischendurch durchaus Sinn. Also ich finde das vollkommen in Ordnung, wie gesagt. Mein Pimmel ist eigentlich immer sauber. Wie machst du denn immer diese Smegma dann weg, irgendwie mit dem kleinen Finger? Oder leg mal Smegma weg. Das ist ja im Prinzip auch vegetarischer Brotaufstrich. Oh, weia, ey. Wenn es mal würziger sein muss. Also, dass die Sendung zum das Abschluss... Ist, das ist kein Ersatzprodukt, ne? Nein, stimmt, das ist tatsächlich auch vegan, ja. Dass wir zum Abschluss so nah am Boden angekommen sind, hätte ich jetzt nicht erwartet. Doch, und deswegen spielen wir jetzt auch Geiersturzflug als letztes. Ja, das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 11. Februar war, dann halte ich meine Wiederholung und ich bedanke mich bei den Gästen, beim Ingo und beim Richie und bis demnächst irgendwann mal. Ich gehe jetzt in Urlaub und melde mich ein wieder. Ein innerer Reichsparteitag, liebe Pogo Radio. Jetzt hören wir noch ein schönes Lied von Die Superfreunde. Bier ist leer. Tschüss. Stark. Tschüss. 1, 2, 3, 4. Ich hab mich hier mit der Palette hin und ruckzuck hab ich sie alle.